Thomas Piketty schlägt in »Das Kapital im 21. Jahrhundert« eine Progressivsteuer auf die weltweit größten Vermögen vor. Außerdem eine Besteuerung anstößiger Einkommen von 80%. Mit anstößig sind Einkommen gemeint, die in keinem Verhältnis zu irgendeiner Leistung stehen. Die Besteuerung von 80% würde jedoch eher nicht bedeuten, dass tatsächlich 80% versteuert werden. Eher würden Einkommen in dieser Höhe gar nicht mehr existieren, weil Unternehmen es natürlich nicht einsehen, Gehälter zu zahlen, die dann zum Großteil an den Staat fließen. Die ehemals anstößigen Gehälter ließen sich dann auf die weniger gut bezahlten Arbeitgebenden verteilen, was zu einer erhöhten Kaufkraft der Mittelschicht führen würde. Alternativ könnte das Unternehmen die gewonnene Liquidität reinvestieren. Das alles wäre wirtschaftlich fruchtbarer als die Auszahlung an Individuen. Auf der ideologischen Ebene müsste die Sozialdemokratie es schaffen, sich von der Verherrlichung der Leistung zu verabschieden. Denn Leistung ist kaum zu definieren und sie ist in unserer Gesellschaft definitiv nicht ausschlaggebend für Gehaltsauszahlungen.